احنا فين هنجيب الدرس الاخير؟ نسألك للسلام. فبراير كانت الأخيرة، كان المكتب 9. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحديث 64 واصلين ل 268 في الإعادة يا فادي، تبع ولا الضالين في الإعادة يا فادي. هاي بقول ما كان طيب. طيب نحن نعمل هيك. كنت ايه اوش ارين was das letzte Hadith war was wir erklärt haben von Subul As-Salam hier im Internet, die Nummer يعني على أساس إيه؟ بلش نوما. أنا أنزونسك الله يهديك. إشري دلوس سبل السلام، ولكن إشري رياض الصالحين سبل السلام، بلوغ المرام شو اللي يونك. ميتين وسبعة وخمسين ما عندليك صفالش. خليك على خلينا على ابو طه. على ابو طه يا اخي، على ابو طه احسن. الله يعينك. ها 264 خير ان شاء الله. يلا طيب. الحديث 64 بعد 200، وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الرواية الأخيرة هذه ضعفها الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رحمه الله تعالى، أي لعلكم تقرون خلف إمامكم. بارك الله فيكم. هذا الحديث حديث عبادة رضوان الله عليه، وهو عبادة بن الصامت ابن قيس الخزرجي الأنصاري، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من قبائل الأنصار، وفي زمن عمر كان قاضيا ومعلما في الشام، ومات في الرملة في بيت المقدس سنة 34. عبادة بن الصامت مشهور رضوان الله عليه، وقد روى أحاديث كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أم القرآن هي الفاتحة. الفاتحة بارك الله فيكم تسمى الحمد، تسمى فاتحة الكتاب، تسمى الفاتحة، تسمى أم القرآن، تسمى أم الكتاب، تسمى السبع المثاني، تسمى الشافية، الوافية، الكافية، لها أسماء كثيرة. تسمى كذلك بالصلاة، هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أي أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وهذا دليل على نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ أو إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة. لماذا؟ لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه أو بانتفاء البعض. طبعا ممكن يكون المعنى لا صلاة كاملة، ولكن يا أخوة الفاتحة من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، إلا لغير المستطيع لما يعرف مثل اللغة العربية. فالحديث إذن دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ويكون ذلك جملة في الصلاة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء الصلاة، لما علم المسيء صلاته، لما علمه الصلاة قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها، يعني افعل ذلك في كل الصلاة، فدل ذلك على إيجاب الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. وبهذا قالت الشافعية وغيره. فالمسألة واضحة بالنسبة للمسلمين بارك الله فيكم بالنسبة لقراءة الفاتحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة الفاتحة. بارك الله فيكم. حديث نمى 264 عبادة ابن الصامت رضوان الله عليه زاكتر دبغفت محمد صلى الله عليه وسلم زاكتر كاين جبيت في دنيينجن دا أم القرآن دي متر فن القرآن نشرت ستيط تشوت ام كي بيت تس حديث البخاري المسلم كاين كي بيت في دنيينجن دي أم القرآن نشرت ستيط تشوت الفاتحة نشرت ستيط. إن أنا عندر الإبالي فرمك باي ابن حبان والدار قطني ابن حبان اس اين قلانتا دي اين بوخ اين حديث بوخ كشريبن ها دي هات حديث زملونك كشريبن والدار قطني أرتس كلايك ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ذاكت لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. أنجبيت indem das Eröffnen der Sura vom Koran nicht gelesen wird, ist nicht gültig. Ist nicht gültig oder ist ungültig. In einer anderen Überlieferung bei Ahmed und Abi Dawud und Tirmidhi und Ibn Hibban, der Prophet sagte, liest ihr etwas hinter eurem Imam? Dann haben sie gesagt, ja. Der hat gesagt, macht das nicht, außer mit der eröffnenden Sura vom Koran. Nämlich, es ist kein Gebet für denjenigen, diese Sura nicht liest. Diese letzte Überlieferung ist schwach. Sheikh al-Albani hat das in Da'if al-Tirmidhi als schwach eingestuft. Deshalb, wir bleiben bei den anderen Überlieferungen, Barakallahu fikum, die von Ubadah betätigt worden sind. Eine Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim und eine ist bei Ibn Hibban und Dayrakutni. Ubadah ibn Samit ist ein Gefährter von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein Gefährter, wie wir immer gesagt haben, ist derjenige, der den Propheten getroffen hat. Der hat den Islam angenommen und ist als Muslim gestorben. Das ist ein Gefährter von unserem Propheten. Getroffen, den Islam angenommen, als Muslim gestorben. Ubadah war von diesen Leuten, die den Propheten getroffen haben, den Islam angenommen haben, als Muslim gestorben ist. Er war aus Medina und er war einer von den sozusagen Führer von den Leuten von Medina, als sie den Islam angenommen haben. Zur Zeit von Umar ibn Khattab war Ubadah ibn Samit Richter in Syrien. Und dann war er in Palästina und in Ar-Ramla starb er. Ubadah ibn Samit ist bekannt als Gefährte von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat diese Überlieferung betätigt. Kein Gebet für denjenigen, der nicht mit al-Quran, mit der Mutter des Korans oder Basis des Korans rezitiert. Al-Fatiha, die eröffnende Sura vom Koran, ist die wichtigste Sura überhaupt vom Koran. Al-Fatiha. Das ist auch die sozusagen lohngewaltige Sura. Das heißt, es gibt großen Lohn, wenn man das rezitiert. Und Al-Fatiha hat verschiedene Namen. Hat 11 Namen ungefähr. Das wird ein Name ist Al-Fatiha, ein Name ist Al-Hamdu, ein Name ist Fatihat al-Kitab, ein Name ist al-Quran, ein Name ist al-Kitab, al-Sab' al-Mathani, al-Quran al-Azim und so weiter. Al-Shafiya, al-Kafiya, das bedeutet die Heilende, die Genügende, weil diese Sura sehr wichtig ist. Und hier in diesem Hadith, der Prophet hat sie genannt al-Quran. Ist eigentlich Mutter. Al-Quran ist das Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Aber hier bedeutet Barakallahu fikum sozusagen wie Basis, Quelle. Das ist Ursprung des Korans. Weil das am wichtigsten ist. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat ungefähr 124.000 Propheten gesandt. Und er hat mit jedem Propheten eine Botschaft gesandt. Oder Buch. Diese Bücher hat Allah subhanahu wa ta'ala in 4 Büchern reduziert. Die sind Al-Tawrah, Al-Injil, Al-Quran und Al-Zabur. Al-Tawrah von Moses, Evangelium von Jesus, Psalmen von David und Al-Quran von unserem Prophet Muhammad sallallahu. Und die 4 Bücher hat Allah subhanahu wa ta'ala zusammengefasst und reduziert in einem Buch. Das ist der Koran. Also die Botschaft von allen Propheten wurde im Koran zusammengefasst. Und der Koran wurde insgesamt zusammengefasst in einer Sura. Und das ist Al-Fatiha. Das heißt, Al-Fatiha ist die Zusammenfassung und Reduzierung von der Botschaft von 124.000 Propheten. So wichtig ist Surat al-Fatiha. deshalb ist Surat al-Fatiha auch ein Säule im Gebet. Der Beweis, dass das ein Säule ist hier, das Gebet besteht aus Worten und Taten, was man sagt. Und wenn ein Teil vom Gebet fehlt, dann kann es heißen, dass das ganze Gebet ungültig geworden ist. Und Al-Fatiha ist eine Säule. Beweis dafür ist hier: La salata liman lam yaqra bi umm al-Quran. Kein Gebet. Das Gebet ist ungültig für denjenigen, der nicht mit Al-Fatiha liest im Gebet. Und dieses Hadith ist der Beweis, dass man unbedingt Al-Fatiha lesen muss im Gebet. Aber hier, der Prophet sagte, kein Gebet für denjenigen, der nicht mit Al-Fatiha rezitiert. Hat er gesagt, jede Raka? Der hat nicht gesagt, jede Raka. Das ist allgemein. Eine Person könnte sagen, okay, ich lese nur einmal. Habe ich gelesen? Nein, aber es gibt doch einen Beweis, dass du das in jeder Raka lesen musst. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er demjenigen beigebracht hat, der falsch gebetet hat, als er ihm das Gebet beigebracht hat, er sagte ihm, und tu das in jeder Raka. Also in jeder Raka musst du das Gleiche tun. Und das Gleiche tun in jeder Raka ist, dass man Al-Fatiha unbedingt liest. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in jeder Raka Al-Fatiha gelesen. Und das ist die richtige, barakallahu fikum, Art und Weise, wie man betet. Und auch, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das heißt, ihr müsst so beten, wie ihr mich gesehen habt, wie ich gebetet habe. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in jeder Raka Surat al-Fatiha gelesen. Da sind wir verpflichtet, das zu machen. Deshalb von diesem Hadith sagen wir, barakallahu fikum, Al-Fatiha ist Pflicht für die Betenden, für die Leute, die beten, in jeder Raka, ob das leise ist oder laut ist. Ob leise oder laut. Weil wir Gebete haben, in denen wir in diesen Gebeten rezitieren wir laut und andere Gebete rezitieren wir leise. Al-Fatiha ist Pflicht für beide, barakallahu. Bezüglich der Aussage von Imam oder der Überlieferung von bei At-Tirmidhi und so, wir haben gesagt, barakallahu fikum, dies ist schwach, deshalb sollen wir nicht viel hier, barakallahu fikum, erklären. ولكن اختلف أهل العلم اختلف أهل العلم في مسألة ألا وهي هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية في السرية قول جماهير أهل العلم إلا الأحناف يرون أنه إذا قرأ الإمام في الجهرية أو في السرية المأموم ما يحتاج يقرأ مع أنه الدليل ظاهر في أنه يقرأ المأمومة في الجهرية الآن في الجهرية اختلف أهل العلم هل يقرأ المأموم خلف إمامه بالفاتحة أم لا منهم من يقول يقرأ ومنهم من يقول لا طبعا واستدلوا بأحاديث كثيرة استدلوا بهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب واستدلوا بحديث من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام خداج الخديج هو الطفل أصلا الذي تلده أمه ولم يكمل نموه فيقال خديج يعني مو كامل فالصلاة التي تكون بلا قرآن غير كاملة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ خلفه في رواية إلا بأم الكتاب إلا بفاتحة الكتاب ولكن هذا الحديث ضعفه الكثير من أهل العلم فذلك بارك الله فيكم حتى نحن ما ندخل الآن في هذه المسألة كثيرا نقول الخلاف بين أهل العلم فيها هناك من يرى أن المسلم واجب عليه في الصلاة الجهرية خلف الإمام أن يقرأ بالفاتحة يعني الإمام إذا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أنت قبل ما يبدأ الإمام بالقراءة لازم تقرأ الفاتحة، هذا قول، ولكن استدلوا بأحاديث فيها ضعف وبهذا الحديث. الحديث الثاني، القول الثاني، أنه القراءة مستحبة، إن شاء قرأ إن شاء ترك. القول الثالث أنه يجوز له ذلك، يجوز له القراءة. نتكلم في الجهرية، في السرية انتهينا، تقرأ. والقول الرابع أنه لا يقرأ، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولأنه لا يوجد وقت أصلا للمأموم أن يقرأ بالفاتحة، إلا سيقرأ بسرعة ولن يفهم الذي يقرأه، والأصل أن الإنسان يقرأ حتى يفهم. فذلك القول الصحيح، والله تعالى على وعلم، أن قراءة الإمام لك قراءة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له، والحديث حسن. واختلف أهل العلم فيه، منهم من ضعف ومنهم من حسن. فالله تعالى وكذلك الدليل الآخر هو حديث أبي بكر لما ركع ودخل الصلاة فلم يقرأ بأم القرآن، لم يقرأ الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، لأنه لو كانت صلاة خداج من الفاتحة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فذلك والله تعالى على وعلم، بارك الله فيكم، أن القراءة، طبعا المؤلف هنا يرجح وجوب القراءة، ولكن والله تعالى على وأعلم ما يقرأ. القول الرابع، بارك الله فيكم. Dann kommen wir zu einem Thema, was sehr wichtig ist, und zwar, wenn wir in Gemeinschaftsgebet sind, Gemeinschaftsgebet, und der Imam liest Al-Fatiha, und du bist hinter dem Imam, du betest hinter ihm, musst du Al-Fatiha lesen, allein oder nicht? Da haben wir zwei Arten vom Gebet. Haben wir das Gebet, leise Gebet. Bei leise Gebet gibt es zwei Ansichten. Eine Ansicht von Al-Ahnaf, die sagen, man braucht nicht zu lesen. Und diese Ansicht ist schwach. Und um besser zu sagen, diese Ansicht ist falsch. Die richtige Ansicht ist, wenn du in leise Gebeten hinter dem Imam bist, dann musst du auch Al-Fatiha leise und das Gebet leise machen. Und Al-Fatiha rezitieren. Jetzt, wir haben die zweite Möglichkeit, laut gebeten. Das wird wie zum Beispiel Frühgebet, das ist laut, der Imam rezitiert laut. Die ersten zwei Rak'a von, die zwei Rak'a von Maghrib und die ersten zwei Rak'a von Isha, der Imam rezitiert laut die ganze Zeit. Oder Jumu'ah, der Imam rezitiert laut. Du bist hinter ihm. Rezitierst du auch Al-Fatiha oder nicht? Hier gibt es eine große Debatte, große Diskussion zwischen den muslimischen Gelehrten. Manche sagen, du musst hinter dem Imam Al-Fatiha lesen. Sie sagen, du musst hinter dem Imam Al-Fatiha lesen. Das ist eine Ansicht. Die zweite Ansicht, du kannst das machen. Die dritte Ansicht, du darfst. Die vierte Ansicht, du liest nicht hinter dem Imam. Der Autor und von Subul Islam, Wallahu A'lam, der ist dafür, dass man rezitieren muss. Das ist die erste Ansicht. Aber Allahu A'lam, die vierte Ansicht ist die richtige. Du brauchst nicht hinter dem Imam bei laut Gebeten zu rezitieren. Warum? Erstens, weil du keine Zeit dafür hast. Und dass manche Imame nach Al-Fatiha lange warten. Damit die Leute hinter ihnen lesen, das ist eine Bid'a, die wir nicht kennen. Der Prophet hat das niemals gemacht. Zweitens, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer hinter einem Imam betet, das Lesen von Imam ist für ihn auch eine Lesung. Und Allah sagt im Koran, wenn der Koran verlesen wird, dann hört ihr zu und seid ruhig. Wenn der Koran rezitiert wird, der Imam sagt, Bismillah, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin und so weiter. Wenn du anfängst zu lesen, dann bist du nicht ruhig, dann wirst du nicht hören. Die Leute, die auch diese Ansicht vertreten, du musst lesen, die sagen, du machst das, wenn der Imam stoppt zwischen den Ayat. Aber dann musst du so schnell machen. Dann musst du so schnell machen. Dann verstehst du gar nicht, was du sagst. Und das ist nicht der Sinn des Gebetes. Weil der Sinn des Gebetes ist, dass du verstehst, was du sagst. Was du rezitierst vom Koran. Deshalb, wallahu ta'ala ala, die richtige Ansicht ist die vierte Ansicht. Und diejenigen, die auch diese Ansicht vertreten, sozusagen, das wird hinter dem Imam gelesen und sowas, die haben ein paar Hadithe genommen, die sind allgemein schwach. So, barakallahu fikum. Das ist Ansichtssache. Und derjenige, der nach Beweisen sucht und versteht und eine Ansicht annimmt, dann wird er von den Gelehrten jetzt, der wird, wenn er richtig gesagt hat, wird er zweimal Lohn bekommen. Wenn er falsch gemacht hat, bekommt er einmal Lohn. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Möglichkeit gegeben hat, dass wir uns anstrengen, unsere Religion besser zu lernen und immer die Religion sozusagen zu forschen. Und das ist eine super Sache, die wir im Islam haben, dass wir verschiedene Ansichten auch zu bestimmten Themen haben. أنا قلت شيء باللغة الألمانية أريد أن أعيده بالعربي. هذا الذي يفعله بعض الأئمة أنه بعد الفاتحة يسكت سكتة طويلة حتى يدع الناس يقرؤون الفاتحة وراءه. هذه بدعة لا نعلمها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلمها من سنة الصحابة رضي الله عليهم. فذلك المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المصيب له أجران والمخطئ له أجر. المصيب له أجران والمخطئ له أجر. والقضية متعلقة بالأدلة. فمن يفهم الأدلة، من يفهم الأدلة، نعم، فيفعل هذا الأمر. يعني يفهم الأدلة، يبحث بالأدلة. فإذا ارتاح قلبه، ارتاح قلبه عفوا لقول من الأقوال، فليأخذ به، ولكن فليكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. الحديث 65 بعد 200 وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. بارك الله فيكم. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Hadith Nummer 265. Anas Radwallah alayhi sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr und Umar haben ihr Gebet mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin angefangen. Alhamdulillah Rabbil Alamin, das wird Al-Fatih angefangen. Das war Bukhari Muslim. Bei Muslim, eine andere Überlieferung, sie haben Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nicht erwähnt. Weder am Anfang von der Lesung, noch am Ende der Lesung. Und bei Ahmed und An-Nasa'i und Ibn Khuzayma, sie haben Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nicht laut rezitiert. Und an einer anderen Überlieferung von Ibn Khuzaymah, sie haben Bismillah ar-Rahman ar-Rahim leise gesprochen. Leise. Und nicht laut. بارك الله فيكم. هذا الحديث كذلك فيه أن أنس رضوان الله عليه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالفاتحة بالحمد لله رب العالمين، لم يفتتحوا الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا، إنما يفتتحون الحمد لله رب العالمين. وهذا يحتمل أنهم لا يقرؤون أبدا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يحتمل أنهم يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني يحتمل عدم قراءة بسم الله ويحتمل أنه من هذا الحديث. الحديث فيه دليل على أن المأمومين كانوا لا يسمعون البسملة عند قراءة الفاتحة، ولكن عند ابن خزيمة أنهم كانوا يسرون بها، وعند مسلم لا يذكرونها، أي القصد يحمل ذلك، يعني يفهم منه أنهم لا يذكرونها جهرا وإنما يذكرونها سرا. ولذلك استدل بهذا الحديث من يقول أن البسملة لا يجهر بها في الفاتحة ولا في غيرها بناء على هذا. وطبعا هناك القول الآخر، لأن قالوا أنه الفاتحة ما تقرأ بها في الصلاة، عفوا البسملة يعني ما تقال أبدا، ولكن والله تعالى وأعلى وأعلم أن الصحيح هو أن الاستعاذة والبسملة يسر بها في الصلاة، يسر بها ثم يجهر الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. ديس حديث بس في قراءة إكليت هذا إس حديث وصفية قرادة إكليتها ونزوى أبو بكر عمر دي بقفيت صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ألفي دسكي بيت أنقف عن الهابن سيارن دسكي بيت مت الحمد لله رب العالمين أنقف عن دس هاي زي هابن نيت بسم الله الرحمن الرحيم جزاه بسم الله الرحمن الرحيم إمنا من الله سو هم ذي نيك زاكت هاي استاس تستي دس إباب نيك زاكت هابن ودا هاي استاس تستي إس لايزة جليزن هاب أبا إن دا بايدا إبليفرن فنو بن خزيمة زي هابن دس لايزة زي هابن دس ودا باي النساء ونأنغن زي هابن دس لايزة رتستير دس. بارك الله فيكم. ديزس حديث است بفايز إرسمال dieses Hadith ist Beweis, dass man, wenn man mit dem Gebet anfängt, dass man Alhamdulillah Rabbil Alamin laut rezitiert. In welchen Gebeten? In Gebeten, in laut Gebeten. In laut Gebeten, nicht in leise Gebeten, nicht um Zuhur und Asr, nicht Mittag und Nachmittag. Dazu barakallahu fikum. Durch diese Überlieferung haben wir sozusagen ein Problem. Das Problem ist, liest man Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wenn man Al-Fatiha gelesen wird, oder liest man nicht? Einige Gelehrten sagen, man braucht nicht zu lesen, und die sagen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ist nicht von Al-Fatiha. Andere sagen doch, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ist von Al-Fatiha, und du musst das lesen. Und es gibt verschiedene Ansichten. Aber barakallahu fikum, damit wir sozusagen das Gebet richtig verrichten, bekommen wir mehr Ajr. Man sagt Bismillah ar-Rahman ar-Rahim leise und dann sagt man Alhamdulillah laut, in laut gebeten. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. الحديث 66 بعد 200 وهو ضعيف، عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأمي القرآن حتى إذا بلغ ولد الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة أشبهكم عفوا صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة. الحديث ضعيف لذلك لن نتكلم عليه كثيرا. حديث 266 نعيم انشوليوك المجمر زاكته ich habe hinter Abu Huraira, Abu Huraira ist der Gefährte von unserem Prophet Muhammad s.a.w. ich habe hinter Abu Huraira gebetet, er hat Bismillah ar-Rahman ar-Rahim gelesen, dann hat er Al-Fatiha gelesen, dann bis er Ad-Dallin gesagt hat, dann sagte er Amin. Und als er Sujud gemacht hat und als er saß, er hat immer Allahu Akbar gesagt. Und nachdem er Taslim gemacht hat, er hat gesagt, bei demjenigen, der meine Seele in seiner Hand hat, mein Gebet ist das ähnlichste zum Gebet vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das ist bei An-Nasai und Khuzaima, aber diese Überlieferung ist schwach. Und schwache Überlieferungen nehmen wir nicht als Beweis. Diese Überlieferung ist schwach und es wird nicht als Beweis genommen. Barakallahu. الحديث 67 بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها رواه الدارقطني وصوب وقفه أي هذا موقوف على أبي هريرة رضوان الله عليه موقوف عليه والحديث لا يدل على الجهر بها إنما يدل على القراءة ويدل على أنها إحدى آيات الفاتحة والجهر بالفاتحة يعني الجهر من عند الحمد لله لأنه عمل النبي وأبي بكر وعمر على أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم يعني لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية لا يجهر بها ولو كانت ليست آية من الفاتحة انتبه أخي بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن أكيد وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم انتهى ولكن هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة عدا سورة براءة التوبة ولا بسم الله الرحمن الرحيم هي فاصل بين السور وهي آية من الفاتحة وهنا عن أبي هريرة وهو موقوف عليه أن بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم آية وعنه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه أي إذا انتهى من الضالين قال آمين بارك الله فيكم حديث نمرة 267 أبو هريرة رضوان الله عليه زاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Er sagte, wenn ihr Al-Fatiha liest, dann liest ihr Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Weil Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ein Ayah von Al-Fatiha ist. Das wird Al-Fatiha gehört. Das war Ad-Darqutni, aber diese Überlieferung ist Mawquf. Was bedeutet Mawquf? Das bedeutet Abu Huraira hat das betätigt. Nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das ist sozusagen eine Ansicht von Abu Huraira. Aber eigentlich die Sahaba in solchen Themen, sie werden nicht ihre Ansichten stecken in der Religion. Das heißt für uns, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim liest man nicht laut, sondern leise. Aber heißt das, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ist eine Ayah vom Koran? Mit Sicherheit ja. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim in Surat al-Naml. Ameisen. Da steht, wa innahu min Sulaiman, und das ist von Sulaiman, und das ist Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sowieso ist Aya. Aber ist Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Aya von Al-Fatiha? Ist Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Aya von jeder Sura außer Sura 9? ودعس بسم الله الرحمن الرحيم أنا أرت أنفنك في دي سورة ودعس كذلك نيسو يد سورة وسكبت هي جروسة دسكوسيون اسكبت 27 sozusagen Erklärungen von den Gelehrten. Für uns ist wichtig jetzt, wenn man Koran, wenn man Al-Fatiha rezitiert im Gebet, dann sagt man leise Alhamdulillahi Rabbi und so weiter. Auch Barakallahu fikum von Abu Hurairah radhiyallahu anhu, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er zu Ende war mit Rezitieren von Al-Fatiha, das bedeutet Ghayril Maghdubi alaihim waladdallin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seine Stimme, pass auf, laut gemacht, erhoben, indem er gesagt hat, Amin. Amin. Das wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat selber laut Amin gesagt. طبعا بالنسبة لي آمين بارك الله فيكم أن الإمام يجهر بعد الفاتحة بآمين وهنا ما تعرض الحديث للمأموم الإمام نعم يجهر بآمين المأموم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه انتبه هنا إذا أمن الإمام فأمنوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتأمين وكذلك إنما جعل الإمام ليتم به فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك وفي رواية أخرى إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وفي رواية أخرى إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر الله له ما تقدم من ذنبه طب يا أخوة الآن صار عندنا إذا قال ولا الضالين قولوا آمين وإذا قال غير مغضوب وإذا قال آمين فقولوا آمين طيب كيف نجمع بينهما وإنما جعل الإمام ليؤتم به الأصل الإمام يفعل كل شيء قبلك لا تفعل شيء معه فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الإمام نفسه سيقول آمين لأنه إذا أمن الإمام فإذا أنت بدأت مباشرة وقلت آمين قبله فصرت أنت الإمام صار المأموم فحتى نجمع كيف نجمع يعني حتى نجمع بحيث كل شيء صح يصير نقول إذا بدأ الإمام بالتأمين بعد قوله ولا الضالين قال فقل أنت آمين فهكذا قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلت آمين وهكذا إذا أمن الإمام أمنت وهكذا إذا وافق تأمين التأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك هذا أفضل الأقوال والله أعلم يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين استنى فإذا بدأ الإمام وقال قل آمين وذلك حققت هذه الأمور كلها بارك الله فيكم هي أبو هريرة زاكت دي قفيت محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة سوين دي جليزن هاد هاد زين اشتمه سوستاقن غهوبن مت هات لاوت Amin gesagt. Jetzt, wie sollen wir das verstehen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Imam, hat Amin laut, gesagt, salawatullahi wa salamu alaihi. Wir können nicht sagen, der Imam macht kein Amin. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Dann haben wir das Problem mit denjenigen, die hinter dem Imam beten. Gibt es hier ein Hadith, was tun sie? Das gibt es nicht. Es gibt nur der Prophet, hat Amin gesagt. Aber was haben die anderen getan? Gibt es nicht. Aber es gibt andere Überlieferungen. Bei Bukhari und Muslim, bei Abu Dawud und andere. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Imam Amin sagt, dann sagt ihr auch Amin. Und wenn euer Ta'min, das wird das Sagen von Amin, mit dem von Al-Malaika übereinstimmt, den vet Allah subhanahu wa ta'ala euch eure früheren Sünden verzeihen. Und in einer anderen Überlieferung, auch bei Bukhari, wenn der Imam sagt, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, dann sagt Amin. Wenn dein Amin mit Amin von Al-Malaika übereinstimmt, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht dir deine früheren Sünden. Das heißt, jetzt haben wir, der Prophet sagt uns, wenn der Imam Amin sagt, dann sagt ihr, der befiehlt uns, der Prophet Muhammad s.a.w. damit. Das heißt, der Imam sagt Amin, wir sagen, aber wann sagen wir genau Amin? Und wann sagt der Imam Amin? Der Imam ist zu Ende. Dann fängt er an, Amin. Bei uns, wir, wenn du hinter dem Imam betest, du musst immer das, die Worte und die Taten nach dem Imam bringen, nicht vor ihm. Und wenn du, der Imam sagt, Wala Dallin, der hat noch nicht mit Amin angefangen und du fängst selber mit Amin vor ihm, dann bist du Imam und der ist Ma'mum. Das geht nicht. Weil du immer hinter ihm machst, nicht vor ihm. Nach ihm. Dann gibt es eine Lösung? Natürlich. Die Lösung ist klar. Du wartest, bis der Imam sagt, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Du wartest. Wenn der Imam anfängt, dann sagst du, Amin. So haben wir alles zusammengefasst und so haben wir alles betätigt. وَلَا الضَّالِّينَ, du sagst Amin. Du bist hinter dem Imam und wenn dein Amin mit dem von Al-Malaika übereinstimmt, dann wird Allah dir verzeihen. So ist das die richtige Haltung. Allah Ta'ala, es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt natürlich in manchen Moscheen, du gehst und der Imam sagt, Wala Dallin, dann stoppt er gar nicht. Was sollst du tun? Du sagst auch nicht. Weil der Imam nicht Amin gesagt hat. Andere sagen doch, du sagst Amin, wenn er auch nicht sagt. Aber normalerweise der Fehler ist vom Imam, nicht von den anderen. Will Allah uns so sagen. Hadith 68 بعد المئتين. ولأبي داود والترمذي نحوه من حديث وائل ابن حجر. Hadith Nummer 268 bei Abu Dawud und bei At-Tirmidhi ist das gleiche wie das andere Hadith von Abu Huraira. Also der Prophet Muhammad s.a.w. hat seine Stimme lang gemacht mit Amin. Und hier werden wir inshallah stoppen. Wakaf. طيب. ولك هلا بقول لك الله يهديك اصبر. اصبر. قال له انتم المغاربه والتونسيين هيك يعني كانه هو لا. طيب اذا بارك الله فيكم. كلامنا اليوم دار حول اولا ان الفاتحه ركن من اركان الصلاه يجب عليك ان تقراها في الجهريه والسريه. ثالثا اختلف اهل العلم في قراءه الفاتحه خلف الامام في الجهريه وقلنا اقوال كثيره وكذلك بالنسبة للجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والصحيح أنه لا يجهر بها وكذلك بقول آمين والصحيح أنه يجهر بها ويمد بها الصوت ولكن المأمون يكون خلف يعني يقول ذلك بعد الإمام وليس قبل الإمام. إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة من وافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Unser Unterricht heute, barakallahu fikum, zusammenzufassen, inshallah. Erstmal, du musst in jeder Raka'a in deinem Gebet Al-Fatiha rezitieren. Wenn das laut ist, dann laut. Wenn das leise ist, dann leise. Auch wenn du hinter einem Imam betest. Zweitens, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sagst du, aber leise für dich. Wenn du zu Ende bist, dann sagst du Amin in laut Gebeten, in laut Gebeten laut und leise Gebeten leise. Leise Gebeten leise, laut Gebeten laut. Dann, wenn du hinter dem Imam bist in ein laut rezitierten Gebet, dann wartest du, bis der Imam anfängt mit Amin, der will Amin sagen, dann sagst du Amin. Das haben wir heute, Barakallahu fikum, zu Ende geführt. Das bedeutet, das nächste Mal fangen wir inshallah bei Hadith 209 und ich will das anders machen. Auf jeden Fall, das nächste Mal Hadith 269 inshallah. طيب تفضل الآن سؤالك يا معلم. نعم هذا بس كان أعيد لك الحديث حديث عن البخاري طبيعي هذا أخذناه أنت ما كنت في الدرس طبيعي أنت أول ما تبدأ الصلاة أول ما تبدأ الصلاة ماذا تقول تقول أولا سبحانك مثلا اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك. Wenn man mit dem Gebet anfängt, dann fängt man erstmal mit eröffnenden Bittgebet. Das bedeutet wie zum Beispiel Subhanakallah wa bihamdik, tabarak ismuk ta'ala jaduk wa la ila ghayruk. Es gibt auch andere Bittgebete. Dann sagt man A'udhu billahi minash shaitan rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bei leise Gebete alles leise. Bei laut Gebeten, die ersten, wer ist Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Bis nach Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alles leise. Dann ab Alhamdu laut. Bei laut Gebet. Bei leise alles leise. تقرأ لحالك مو بقلبك تقرأ بشفتيك. لا في فرق تقرأ بقلبك في فرق تقرأ بشفتيك يعني الذي يقف في الصلاة هكذا انتبه هذا ما صلى ايه wenn man im Gebet ist dann barakallahu fikum sollte man die Lippen bewegen mit Lippen lesen aber dass man im Gebet so macht das ist kein Gebet مو على أساس ما عندك سؤال ولما عندك سؤال ترفع يدك استنى بس أول شيء نعم شيخ يعني عندما يكمل الإمام ويسجد واللي وراه يعني يقرأ في سورة ما كملها يعني يسجد مع الإمام يركع يكملها إذا كانت الفاتحة يكملها بسرعة ويركع أما إذا كانت غير الفاتحة يركع wenn man im Gebet rezitiert und der Imam verbeugt sich macht Ruku was sollte man hier machen sollte man sich verbeugen oder sollte man weiter die Sura rezitieren vom Koran wenn das Al-Fatiha ist dann weiter rezitieren aber schnell und dann Ruku machen wenn das eine andere Sura ist außer Al-Fatiha dann verbeugst du dich sofort نعم لابد يا شيخ ذكر سؤالك لا تنسى دائما نقول قال الله قال رسول نعم أهل السنة والجماعة نعم هذا هو الطريق نعم كيف فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف فهم الصحابة نعم في مسألة لابد أن يكون هناك أقوال إيه أقوال أهل السنة والجماعة في قول قراءة الفاتحة نعم في الجاهلية نعم مشان مأمون نعم ما هو الأرجح هناك من أهل العلم من يرجح القراءة وهناك من يرجح عدم القراءة، وأنا ذكرت لك هذا قول شيخ الإسلام مثلا، لأنه ما تقرأ ما تقرأ ما تقرأ. نعم، فالمسألة هنا أنا ما أستطيع أجزم، لأنه الجزم في مواطن الاختلاف صعب. فما شوف لذلك أنا أقول لك الأرجح، الأرجح فهم؟ يعني الأقوى، ما أستطيع أقول لك هذا هو الحق. يبغون اشتلت أنا في خاطر ذات يام نو مال فاز في نيمن بس القرآن است بس السنة أو تنتشن سنة فم بروفيد است und was die Sahaba gesagt haben und so weiter. Bezüglich jetzt dieser Geschichte, ob man hinter dem Imam in laut gebeten Al-Fatiha rezitiert oder nicht, allein für sich selber, ob man das rezitiert oder nicht, was ist die sozusagen die klare Ansicht? Man kann hier sagen, die stärkere Ansicht, die stärkere Ansicht ist, dass du nicht liest in laut gebeten hinter dem Imam. Aber ich kann nicht sagen, definitiv ist das so. Definitiv braucht auch definitiven Beweis. Aber ich kann dir das nicht sagen. Ja, da könnte man die Frage stellen sofort, ja, aber warum ist diese Sache? Diese Sache ist, dass damit wir uns anstrengen. Damit wir suchen hier, was gesagt wird und sowas und alles mit Hasanat nach Wissen. Yani, الهدف انه تبحث وكذا. واذا حكمت، اذا كنت عالم وحكمت واصبت لك اجران، واذا اصبت واذا اخطات لك اجر، شو بدك احسن لك؟ هذا العالم مو انا وانت، لا انا وانت نتبع العلماء، نتبع العلماء اللي نثق به. نعم، هي يجوز اثناء الصلاه غلط العين، تسكير العين. تسكير العين، يا لطيف، الله مبارك. صوفي شيخ كلامك ايش قلت انا في خاقه انزاك دسكوت في خاقه. الاخ يسال ويقول هل يجوز اثناء الصلاه اغلاق العينين؟ شوف يا اخي، الاصل انتبه، الاصل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى موضع السجود، يعني موضوع وين تضع رأسك بعدين، فكان ينظر ما كان يغلق عينه، فذلك يكره إغلاق العينين، مو إنه حرام بس إنما مكروه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينظر، ثم إذا أغلقت عينيك وتصور إجالك شيء يعني أو أحد بده يمر من بين يديك، كيف سترى؟ ما في كبر. دي أنفوت في ديزة فخاقة داف من دي فخاقة است Darf man die Augen zuschließen während des Gebetes? Eigentlich, es gibt jetzt keine klare Überlieferung. Du darfst deine Augen zuschließen oder du darfst nicht. Es gibt sowas nicht. Aber was wir haben ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Stelle von Sujud, von Niederwerfung, angeschaut, das wird mit Augen. Deshalb ist es unbeliebt, die Augen zuzuschließen. Ich weiß, wenn du Augen zuschließt und du betest, dann fühlt man sich demütig. Demut ist größer. Das stimmt. Oder Khushu', Demut ist falsch, mit Khushu' zu besitzen. Aber Khushu' ist stärker. Das stimmt. Ich weiß das. Aber denk mal, ja? Du machst jetzt deine Augen zu und dann kommt jemand und der kommt vor dir und der läuft. Dann verlierst du manchmal die Hälfte deines Gebetes. تذكرون الحديث إذا مر أحد بين يدي المصلي شو اللي صار؟ لا نحق بطل صار بطل راسك. واحد مرة يقف هذاك. إذا كانت المرأة المرأة الحائض، المرأة مو الحائض، هنا المرأة يعني الكبيرة مو الطفلة، المرأة والحمار والكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي بطلت. أما العادي الرجل نص صلاتك راح من الأجر. فإذا أنت كنت مغمض عيونك ودخل، wenn du dein Augen zuschließt und dann passiert jemand zwischen dir und dein Sutra, dann wenn das eine Frau ist oder ein Esel oder ein schwarzer Hund, dann ist dein Gebet ungültig. Du musst das nachholen. Wenn das eine Person ist oder ein Kind, ein Mann oder ein Kind oder etwas anderes, Und das passiert zwischen dir und deinem Sutra. Dann ist dein Gebet zur Hälfte von Lohn her halbiert. Deshalb sollte man die Augen aufmachen, damit man sieht. Oder denk mal, dass eine Schlange zu dir kommt oder etwas im Gebet. Deshalb sollte man eigentlich auflassen. ما تتركهم يا تحمله يا تقرب خليه يمر وراك auch wenn das ein Kind ist dann lässt du ihn nicht zwischen dir und dein Sutra. Sutra ist immer was du vor dir nimmst als Abschirmung für dein Gebet. Sutra darf keiner passieren. Na, tfadl. Muss ich in allen vier Raka'a Audhu Billahi sagen? Du musst nicht in allen vier Raka'a Audhu Billahi Minash Shaitan Rajim sagen. Du musst das oder du sollst das am Anfang sagen. Einmal. Ja, aber besser ist auch bei jeder Lesung sagen. Was verlierst du? Ja, du bekommst mehr Ajr. Nein. Sie sagen, bei der Al-Fatiha zu lesen, wo weiß man das, dass sie vor Ihnen oder hinter Ihnen ist? Wenn Sie beim Leiser sind, beim Leiser, wenn Sie lesen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bei Leiser liest du allein. Ja. Und der Imam liest allein. Aber Sie haben gesagt, wenn ich vor Ihnen bin. Und sagt, das ist bei laut. Aber bei laut liest man nicht, oder? Was habe ich erklärt? Sie haben erklärt, das aber. Ja, das war die Erklärung. Das bedeutet, die Gelehrten sagen, manche sagen, auch bei laut gebeten musst du Al-Fatiha lesen hinter dem Imam. Das war die große Debatte, was ich gesagt habe. Wir sparen uns diese Debatte jetzt. Stehst du? Nein. Nochmal. Wallah, du hast nicht verstanden. Klein Moment. I know. Schau mal. Wir nehmen Frühgebet. Frühgebet, okay? Ich bin Imam. Frühgebet. Was Imam sagt jetzt? Leise, aber ich sage das laut, damit du hörst. Normalerweise aber leise. Subhanakallahu bihamdik. Tabarak asmuk ta'ala jaduk wa la ila ghayruk. A'udhu billahi sami'il alihi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahmanir Rahim. Bis hier, das war alles leise. Dann laut. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Du, betest hinter mir. Was sagst du leise, was sagst du laut? Ich werde dir sagen, nach dir, wenn du sagst, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dann ist nach dir, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aha, das ist eine Ansicht von Gelehrten. Aber die andere Ansicht besagt, du sagst gar nicht. Du hörst mich nur zu, was ich lese. Bei laut oder leise Gebet? Aha, jetzt leise Gebet, Dhuhr Gebet, Mittag Gebet. Was machst du? Ich lese leise. Für dich selber? Ja. Hast du jetzt verstanden, was das Problem ist? Okay, alhamdulillah. Na. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ob es auch die Meinung gibt dass man mit dem Imam mit Imam heißt er ich Iman Iman ist der Glaube ungefähr mit dem Imam hoch und runter geht das hat mir eine Schwester mal gesagt und ich möchte das gern ausschließen können aber die andere Meinung richtig einordnen stark schwach Ich verstehe das nicht jetzt, was das bedeutet. Man muss mit dem Imam hoch und runter gehen im Gebet? Du musst immer nach dem Imam die Bewegungen machen, nicht vor dem Imam und nicht mit ihm. Nicht mit und nicht vor. Immer Bewegungen nach dem Imam. يعني في الصلاة ما تفعل شيء إلا بعد الإمام يا أخي، ما تفعل شيء قبل الإمام ولا تفعل شيء معه. التكبير ما تكبر قبله، التسليم ما تسلم قبله، الركوع ما تركع قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. دائما بعد والفاء هنا للتعقيد. تسبق الإمام الصلاة. بعض أهل العلم يبطل الصلاة، وإنما سبق الإمام ينقص من أجرك في الصلاة. If this debate vollständig, wenn man kein Amin sagt, weil der Imam kein Amin sagt, das Gebet ist natürlich wichtig, aber der Ajr ist weniger. Der Lohn ist weniger. Das heißt, die Frage sollte, ist der Lohn des Gebetes vollständig? Nein, der Lohn des Gebetes ist nicht vollständig. Ist Basmala eine Ayah von Surat al-Fatiha? Wie ich schon erzählt habe, manche Gelehrten sagen nein, andere sagen doch. Und das ist sehr umstritten. Sehr umstritten, dieses Thema. Wenn eine Frau oder ein schwarzer Hund vorbeigeht, für Männer oder auch für Frauen, das ist für Männer und Frauen. Ist der Hadith von Nu'aym al-Mujmar, ist das sahih oder schwach? Nein, das ist schwach. Das ist schwach. طيب خير. تفضل. شيخ في مفهوم المأمومين يا اخوان محمد، مجرد ما يسلم تسليمة الأولى يسلم الجماعة. ما يفرق فيما هذا قول الأحناف، رأوا أنه يكفي تسليمة واحدة على اليمين والتسليمة الثانية سنة، ولكن الأصح والأفضل أنك تتبع الإمام، فأنت تعلم الإمام سيسلم تسليمتين فاتبعه في ذلك حتى لو كانت سنة. Wenn man zu spät zum Gebet kommt und der Imam schon die Fatiha gelesen hat und gerade dabei ist, Allahu Akbar zu sagen bei der ersten Rak'a, was muss man tun? Du musst Ruku' machen mit dem Imam, weil du nicht lange bleiben kannst. Nein. Wenn ich jetzt einen Fehler im Gebet gemacht habe. Hinter dem Imam oder allein? Nein, allein. Dann gibt es Möglichkeit, das zu verhindern. Wenn man Fehler im Gebet gemacht hat, pass auf. Es gibt für das Gebet Bedingungen. Bedingungen. Mhm. Wenn du die Bedingungen Fehler gemacht hast, dann musst du dein Gebet nachholen. Komplett nachholen. Komplett. Zum Beispiel, du hast kein Wudu. Ja. Weil das Bedingung ist. Ja. Du hast nie für Maghrib und du hast Frühgebet gebetet. Ja. Das geht nicht. Ja. Du musst nachholen. Zweitens, wenn du Fehler in den Säulen des Gebetes machst, es gibt hier das Gebet Säulen. Wenn du in Säulen des Gebetes machst, dann musst du diese Säule, was du vergessen hast, nachholen im Gebet und am Ende des Gebetes machst du zwei Vergesslichkeit niederwerfen. Entweder bevor oder nach. Kein Problem. Muss ich dann trotzdem nochmal Allahu Akbar sagen? Nein. Allahu Akbar. Sitzen Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nochmal Sujud. Ja. Allahu Akbar. Wenn das vor Taslim ist, dann Assalamu Alaikum, Assalamu Alaikum. Wenn nach Taslim auch das gleiche. Assalamu Alaikum, Assalamu Alaikum. Drittens, wenn du eine Pflicht im Gebet vergessen hast, dann brauchst du diese Pflicht nicht nochmal nachzuholen, aber du musst zwei Vergesslichkeiten Niederwerfungen machen. Viertens, wenn du eine beliebte Handlung des Gebetes vergessen hast, dann kannst du, wenn du willst, Vergesslichkeiten Niederwerfungen zwei machen, und wenn du willst, brauchst du nicht so machen. Das ist das Urteil für deine Frage. Al-Akhi, es ist ein Sual, Jayid, إذا أخطأت في الصلاة ماذا أفعل؟ شوف يا أخي، إذا أخطأت في شرط من شروط الصلاة، ما أتيت بشرط من شروط الصلاة، يجب عليك أن تعيد الصلاة كلها. إذا ما أتيت بركن من أركان الصلاة، يجب عليك أن تأتي بالركن في الصلاة، وثم من ثم تشرو. إذا أخطأت بواجب من واجبات الصلاة، تأتي بسجدتي سهو ثم قبل التسليم وبعد التسليم. ورابعا، إذا أخطأت بسنة من السنن أو نسيت سنة من السنن، سجود السهو ولا يجب عليك. شكرا باشبيل سن باشبيل دواس كان ركوع قمق دواس الفاتحة قليزن ونأين سورة وندن هستو صفوت سجود قمق دن زاستو دن هستو سجود قمق دن بستو أوف إشتاندن Und dann hast du beim Aufstehen, oh, ich habe kein Rukur gemacht, aber du musst sicher sein. Nicht, dass der Shaitan dich einflüstert, ha? Sicher. Hier, was machst du? Pass auf, was du machst. Du machst dein Gebet weiter und du zählst die Rak'a, wo du Rukur nicht gemacht hast, als nichts, als null. Und du machst weiter, du rechnest. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, zum Beispiel, du hast kein Sujud, kein Ruku' gemacht. Erinnerst du dich? Ich habe kein Ruku' gemacht. Dann kehrst du zurück zum Ruku'. Du machst erstmal Ruku', stehst du, dann machst du Sujud, sitzen, Sujud und machst du dein Gebet weiter. Am Ende des Gebetes dann machst du zwei Vergesslichkeiten in der Werfung. Yani, insan nasiya mathalan al-Ruku'. إذا ما وصل في الركن هذا إلى الركن الذي بعده في الركعة التي بعدها فيرجع للركوع. أما إذا وصل إلى الركوع في الركعة التي بعدها يعتبر الركعة التي قبلها صفر كأنه ما صلىها ويعيد ركعة في الصلاة وفي آخر الصلاة يسجد سجدتي سهو في حالته. والله أعلم. أخبرنا نحن هذه كذا سجل سجدة أولى ومسع أنه ما ركع يرجع يعني حتى لو في سجدة يرجع للركوع حتى لو السجنة الثانية حتى لو كان يرجع للركوع يركع ويرجع يكمل السجود أيوة ويعتبرها للركعة اللي قبلها فهمنا Wenn man im Sujud ist, darf man dann die Augen schließen. Und was ist, wenn man fast genau vor einer Wand betet? Ich meine, wenn du die Augen nicht aufmachen kannst, dann schließt du zu. Was soll ich dir sagen? Ja, ich sage, kann ich sagen, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, beachten muss, ja, man darf im Sitzen beten, weil der Prophet Muhammad s.a.w. das gemacht hat und der war als Vorbeter und der hat im Sitzen gebetet und die Leute haben hinter ihm auch im Sitzen gebetet. Die Regeln sind in anderen Unterrichten, nicht jetzt. Darf man nach dem Fajr-Gebet Dhikr machen? Ich habe mal gehört, dass man erst nach 20 Minuten Koran lesen darf. Oh, dann hast du falsch gehört. Nach Fajr, nach dem Fajr-Gebet, du meinst, ist Fajr-Gebet beliebt oder Pflicht? Wenn du meinst, die Pflicht, Morgensgebet, nach dem Morgensgebet machst du Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, was der Prophet uns beigebracht hat, die sind Askar nach dem Gebet. Und danach gibt es Askar, الصباح danach gibt es Erwähnungen am Morgen. Aber ich denke, du hast hier vielleicht etwas verwechselt. Du meinst, ob du zwei Rak'a beten kannst nach Sonnenaufgang. Ja, nach Sonnenaufgang solltest du 10 bis 20 Minuten warten und dann kannst du zwei Rak'a beten. So stimmt. Keine Fragen mehr annehmen. Thank you. طيب kann man Amin sagen, wenn der Imam nicht Amin sagt? Eigentlich der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn der Imam Amin sagt, dann sagt ihr Amin. Das heißt, wenn er nicht sagt, dann sagt ihr nicht. So versteht man dieses Hadith. Und wenn er das nicht sagt, dann trägt er auf seinen Kopf. Das ist nicht deine Sache. Der Imam, wenn der Imam Fehler im Gebet macht, dann ist dein Gebet gültig und sein Gebet ist ungültig. Wenn sein Gebet ungültig ist, dann dein Gebet ist gültig. Das wird du, wenn du hinter einem Imam betest, dann ist das Ganze auf seinen Kopf. Mach dir gut, dann bekommst du das Gute von ihm. Mach dir schlecht, dann bekommt er das Schlechte und du bekommst gut. Deshalb sagte der Prophet Muhammad يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ وَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ. Der Prophet sagte, die Imame, die machen das Gebet für euch. Imame, die machen das Gebet für euch. Die verrichten das Gebet sozusagen als Vorbeter. Wenn sie falsch machen, dann für euch und gegen sie. Ja, weil er falsch gemacht hat, dann hat er verloren. Wenn er aber richtig macht, dann für euch und für sie. Das heißt, du machst falsch hinter dem Imam und der Imam macht richtig. Sein Gebet sozusagen verbessert dein Gebet. Aber du, der Imam macht falsch, dann sein Gebet nur ist falsch. Aber dein Gebet, wenn du richtig Gebet hast, dann ist er in Ordnung. Ja, dann trotzdem, er trägt das. Das heißt, normalerweise der Imam sollte Amin sagen. Der sagt das nicht. Das ist nicht deine Sache. Du wolltest das sagen, aber er hat das nicht gemacht. Du hast dich an die Sunna hier festgehalten. Du bekommst Lohn, aber der Imam... والله تعالى على ان فيفون نيش لينغا ماخن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مورغن قران انتريشت مورغن قران انتريشت ان شاء الله. فيفون خن فايتا فون سوره النحل باذن الله تعالى.